Drittes Buch, Der Krieg mit den Molchen. Der Zusammenstoß in der Normandie. In einer Sache hatte sich der Herr Porvondra geirrt. Die Schießerei bei der Stadt Canquet-Santurai war nicht der erste Zusammenstoß zwischen Menschen und Molchen. Der erste historisch bekannte Konflikt fand einige Jahre zuvor auf den Kokosinseln statt, noch in den goldenen Zeiten der Piratenjagden auf Salamander. Von anderer Art aber war der Zwischenfall in der Normandie, der etwas später stattfand. Dort hatten die Molche, die vor allem in Cherbourg arbeiteten und an den angrenzenden Küsten siedelten, eine besondere Vorliebe für Äpfel entwickelt. Weil sich jedoch die Arbeitgeber weigerten, das Obst zusätzlich zur üblichen Molchnahrung zu liefern, unternahmen die Molche Raubzüge durch die nahen Obstgärten. Die Landwirte beschwerten sich bei der Präfektur und den Molchen wurde verboten, sich außerhalb der sogenannten Molchzone am Ufer herumzutreiben. Es half jedoch nichts. Das Obst in den Gärten verschwand auch weiterhin. Es verschwanden angeblich auch Eier aus den Hühnerställen und immer häufiger wurden morgens auch erschlagene Hunde gefunden. Da übernahmen die Bauern mit alten Gewehren bewaffnet den Schutz ihrer Gärten selbst und schossen die wildernden Molche ab. Gerade zu dieser Zeit gab es einen höchst unangenehmen Zwischenfall. In der Umgebung von Coutances überfielen Dorfburschen einen Molch, der sich angeblich verdächtig um einen Hühnerstall herumgetrieben hatte. Sie umzingelten ihn und begannen ihn dann, als er mit dem Rücken zu einer Scheunenwand stand, mit Dachziegeln zu steinigen. Der verletzte Salamander streckte einen Arm aus und warf einen eiförmigen Gegenstand auf den Boden. Daraufhin folgte eine Explosion, durch die der Molch, aber auch drei junge Leute zerrissen wurden. Außerdem wurden 5 weitere Kinder mehr oder weniger schwer verletzt. Die Nachricht davon verbreitete sich in Windeseile. Etwa 700 Menschen kamen mit Bussen von weit und breit angefahren und überfielen mit Gewehren, Heugabeln und Dreschflegeln die Molchsiedlung in der Bucht Basse-Coutances. Ungefähr 20 Molche wurden getötet, bevor es den Gendarmen gelang, die erboste Menge zurückzudrängen. Während sich die blutigen Zusammenstöße zwischen Bauern und Molchen über die Küsten von Calvados, Picardie und Pas-de-Calais ausbreiteten, lief der alte französische Kreuzer Jules Flambeau von Cherbourg in Richtung normannische Westküste aus. Es ging dabei ausschließlich darum, wie später versichert wurde, die einheimische Bevölkerung wie auch die Molche durch die bloße Anwesenheit des Kreuzers zu beruhigen. Die Jules Flambeau hielt 1,5 Meilen vor der Bucht Basse-Coutances. Als die Nacht hereinbrach, befahl der Kommandant, zur Steigerung des Effekts farbige Leuchtraketen abzufeuern. Viele Menschen sahen dem schönen Spektakel vom Strand aus zu. Plötzlich vernahmen sie ein zischendes Dröhnen, worauf am Bug des Kreuzers eine riesige Wassersäule in die Höhe schoss. Das Schiff neigte sich zur Seite und in diesem Augenblick ertönte eine donnernde Explosion. Der Kreuzer sank offenbar. Innerhalb einer Viertelstunde kamen aus den umliegenden Häfen Motorboote zu Hilfe, aber sie wurden nicht gebraucht. Bis auf 3 Männer, die bei der Explosion selbst ums Leben gekommen waren, konnte sich die gesamte Besatzung retten. Die Jules Flambeau sank 5 Minuten, nachdem ihr Kommandant als letzter mit den denkwürdigen Worten von Bord gegangen war: Da kann man nichts mehr machen. In der amtlichen Meldung, die noch in derselben Nacht herausgegeben wurde, hieß es, dass der alte Kreuzer Jules Flambeau, der ohnehin in den nächsten Wochen abgewrackt werden sollte, bei einer Nachtfahrt auf ein Riff aufgelaufen und infolge einer Kesselexplosion gesunken ist. Doch die Zeitungen ließen sich nicht beirren. Während die offiziöse Presse behauptete, das Schiff sei auf eine deutsche Mine neuesten Ursprungs gefahren, brachte die oppositionelle Presse folgende Balkentitel: Französischer Kreuzer von Molchen torpediert. Rätselhafter Zwischenfall vor der normannischen Küste. Aufstand der Molche. Und so weiter. Allgemeines Entsetzen verbreitete sich, die Menschen rotteten sich in den Straßen zusammen und errichteten Barrikaden. Da erhob sich der Marineminister Monsieur François Ponceau im Parlament von seinem Platz, bleich, aber entschlossen, und erklärte, die Regierung übernimmt die Verantwortung dafür, dass sie die Molche an der französischen Küste mit Gewehren, Unterwasser-MGs, Unterwasserbatterien und Torpedowerfern ausgerüstet hat. Aber während die französischen Molche nur leichte Kanonen kleinen Kalibers besitzen, werden die deutschen Salamander mit Unterseemörsern vom Kaliber 32 cm ausgerüstet. Während sich entlang der französischen Küste durchschnittlich nur alle 24 Kilometer ein Unterwasserdepot mit Handgranaten, Torpedos und Sprengstoffen befindet, gibt es an der italienischen Küste Tiefendepots mit Kriegsmaterial auf jedem 20. und in deutschen Gewässern auf jedem 18. Kilometer. Frankreich kann und wird seine Küsten nicht ungeschützt lassen. Der Minister lässt jetzt bereits strengstens untersuchen, wer an dem schicksalhaften Missverständnis vor der normannischen Küste schuld ist. Es scheint, dass die Molche die farbigen Leuchtkugeln für ein Signal zum militärischen Eingreifen hielten und sich wehren wollten. Zunächst wurden sowohl der Kommandant der Jules Flambeau als auch der Präfekt von Cherbourg ihrer Posten enthoben. Eine Sonderkommission untersucht inzwischen, wie die Wasserbauunternehmer mit ihren Molchen umgehen. In Zukunft wird in dieser Hinsicht eine strenge Aufsicht verfügt. Die Regierung bedauert zutiefst die Verluste an Menschenleben. Im Oberkommando der französischen Flotte wird es wichtige Veränderungen geben. Die Regierung wird, sobald sie in der Lage ist, nähere Einzelheiten zu unterbreiten, die Vertrauensfrage stellen. Daraufhin trat das Kabinett zur Permanentsitzung zusammen. Kurz, es war die gespannteste und gefährlichste Situation in den letzten 3 oder 4 Monaten. In diesem Augenblick traf der Ackerbauminister Monsieur Monti eine geschickte Maßnahme. Er ordnete an, dass an der französischen Küste 2-mal die Woche so und so viel 100 Waggon Äpfel für die Molche ins Meer geworfen werden sollen, natürlich auf Staatskosten. Diese Maßnahme befriedigte die Molche ungemein und beruhigte auch die Obstbauern in der Normandie und anderwärts. Auf diese Weise wurden die Agrarfrage und das Molchproblem mit einem Schlag gelöst. Die bedrohliche Spannung wurde entschärft, und als kurze Zeit darauf eine neue Regierungskrise ausbrach, wurde der geschickte und bewährte Monsieur Monti Marineminister im neuen Kabinett. Der Zwischenfall im Ärmelkanal. Etwas später fuhr das belgische Schiff Udenburg von Ostende nach Ramsgate. Als es sich etwa in der Mitte der Straße von Calais befand, bemerkte der diensthabende Offizier, dass sich ungefähr eine halbe Meile südlich vom üblichen Kurs im Wasser etwas tat. Weil er nicht ausmachen konnte, ob da nicht jemand in Seenot geraten war, befahl er, die stark aufgewirbelte Stelle anzusteuern. An die 200 Fahrgäste beobachteten von Luff aus ein merkwürdiges Schauspiel. Da und dort schoss ein Wasserstrahl senkrecht in die Höhe, da und dort wurde etwas wie ein schwarzer Körper emporgeschleudert. Dabei wogte und brodelte das Meer im Umkreis von etwa 300 Metern und aus der Tiefe konnte man tosendes Gedröhn hören, als ob ein kleinerer Vulkan unter dem Wasser ausgebrochen wäre. Während die Udenburg sich langsam jener Stelle näherte, erhob sich plötzlich Etwa 10 Meter vor dem Bug. Eine riesige, senkrechte Welle und eine gewaltige Explosion ertönte. Das ganze Schiff bäumte sich auf und ein Regen fast kochenden Wassers ergoss sich über das Deck. Gleichzeitig klatschte am Bug ein dicker, schwarzer Körper auf die Planken, der sich vor Schmerzen wand und schrille Schreie von sich gab. Es war ein zerrissener und verbrühter Molch. Der Diensthabende befahl volle Kraft zurück, um nicht direkt ins Zentrum dieser explodierenden Hölle zu geraten. Unterdessen explodierte es aber schon auf allen Seiten und das Meer war von zerrissenen Molchleibern bedeckt. Endlich gelang es, das Schiff zu wenden, worauf die Udenburg mit Volldampf in nördlicher Richtung floh. Die Udenburg nahm Kurs auf Harwich und funkte in alle Richtungen die Warnung: Achtung, Achtung, Achtung! Auf der Linie Ostende Ramsgate große Gefahr von Unterwasserexplosionen. Wir wissen nicht, was da los ist. Raten allen Schiffen auszuweichen. Unterdessen hielt das Donnern und Grollen an, fast wie bei Seemanövern. Aber wegen des schäumenden Wassers und Dampfs konnte man nichts sehen. Da liefen aber von Dover und Calais schon mit Volldampf Torpedoboote und Zerstörer aus und Geschwader von Militärflugzeugen stürzten sich auf das erwähnte Gebiet. Als sie jedoch ankamen, fanden sie nur eine von gelbem Schlamm getrübte und aufgewühlte Wasserfläche vor, die von toten Fischen und zerrissenen Molchen bedeckt war. Die Sache war in aller Kürze so. Sowohl Frankreich als auch England hatten begonnen, jeder von seiner Seite aus, unterseeische Molchfestungen im Ärmelkanal zu errichten, um im Kriegsfall den ganzen Kanal blockieren zu können. Dabei beschuldigten sich die beiden Mächte natürlich gegenseitig, als erste damit angefangen zu haben. Es wird aber der Wahrheit sehr nahe kommen, wenn man sagt, dass beide zugleich mit ihren Befestigungsarbeiten begonnen hatten, in der Befürchtung, dass der benachbarte und befreundete Staat früher anfangen könnte. Kurz und gut, im Ärmelkanal wuchsen unter dem Wasser zwei einander gegenüberliegende riesige Betonfestungen heran, ausgerüstet mit schweren Geschützen, Torpedowerfern, weit verzweigten Minenfeldern und überhaupt allen modernsten Errungenschaften, die der menschliche Fortschritt zu jener Zeit auf dem Gebiet der Kriegskunst erzielt hatte. Auf britischer Seite war diese schreckliche Meeresfestung mit 2 Divisionen schwerer Molche und ungefähr 30.000 Arbeitssalamandern besetzt, auf französischer Seite mit 3 Divisionen erstklassiger Kriegsmolche. Es scheint, dass an jenem kritischen Tag eine Arbeitskolonne britischer Molche in der Mitte des Kanals auf dem Meeresgrund auf französische Salamander gestoßen und es dabei zu einem Missverständnis gekommen war. Von französischer Seite hieß es, dass ihre friedlich arbeitenden Molche von britischen angegriffen worden seien, die sie zu verjagen versuchten. Die bewaffneten britischen Molche sollen versucht haben, mehrere französische Molche zu verschleppen, die sich natürlich dagegen wehrten. Daraufhin hätten die britischen Militärsalamander mit Handgranaten und Minenwerfern auf die französischen Arbeitsmolche gefeuert, sodass die französischen Molche gezwungen waren, die gleichen Waffen einzusetzen. Die französische Regierung sehe sich deshalb veranlasst, von der Regierung seiner britischen Majestät volle Genugtuung und die Räumung des strittigen Meeresabschnitts zu verlangen. Ferner auch die Versicherung, dass sich ähnliche Fälle in Zukunft nicht mehr wiederholen würden. Demgegenüber teilte die britische Regierung der Regierung der Französischen Republik in einer besonderen Note mit, dass französische militarisierte Molche in die britische Kanalhälfte vorgedrungen und im Begriff gewesen seien, dort Minen zu legen. Die britischen Molche hätten die französischen Molche darauf aufmerksam gemacht, dass sie sich auf ihrem Territorium befänden. Daraufhin hätten die bis an die Zähne bewaffneten französischen Salamander mit Handgranaten geantwortet und mehrere britische Arbeitsmolche getötet. Die Regierung seiner Majestät sehe sich mit Bedauern gezwungen, von der Regierung der Französischen Republik volle Genugtuung zu fordern, sowie die Garantie, dass fürderhin französische Molche die britische Hälfte des Ärmelkanals strikt zu meiden hätten. Daraufhin verkündete die französische Regierung, sie könne nicht weiter dulden, dass der Nachbarstaat Unterseefestungen in unmittelbarer Nähe der französischen Küste errichte. Was das Missverständnis auf dem Grund des Ärmelkanals betreffe, schlägt die Regierung der Republik vor, die Streitfrage im Sinne der Londoner Konvention dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag zu unterbreiten. Die britische Regierung antwortete, sie könne und gedenke auch nicht, die Sicherheit der britischen Küsten irgendeiner äußeren Entscheidung zu unterwerfen. Als angegriffener Staat fordere sie erneut und mit allem Nachdruck eine Entschuldigung, Schadensersatz und Garantie für die Zukunft. Gleichzeitig lief die vor Malta liegende britische Mittelmeerflotte mit voller Kraft in westlicher Richtung aus. Die Atlantische Flotte erhielt den Befehl, sich vor Portsmouth und Yarmouth zu versammeln. Die französische Regierung ordnete die Mobilmachung von 5 Marinejahrgängen an. Es schien, als ob keiner der beiden Staaten jetzt noch nachgeben könnte. Schließlich und endlich war jedem klar, dass es sich um nichts weniger als die Herrschaft über den gesamten Kanal handelte. In diesem kritischen Augenblick machte Sir Thomas Mulberry die überraschende Feststellung, dass es auf englischer Seite eigentlich weder militärische noch Arbeitsmolche gebe, wenigstens de jure, da auf den britischen Inseln auch weiterhin das einst unter Sir Samuel Mandeville erlassene Verbot gelte, wonach an den Küsten oder in den souveränen Gewässern der britischen Inseln kein einziger Salamander beschäftigt werden dürfe. Demzufolge konnte die britische Regierung offiziell gar nichts dafür halten, dass französische Molche über britische hergefallen seien. Die ganze Angelegenheit schrumpfte also auf die Frage zusammen, ob die französischen Salamander absichtlich oder nur irrtümlicherweise britische souveräne Gewässer betreten hatten. Die Behörden der Republik sicherten eine Untersuchung des Vorfalls zu. Die britische Regierung schlug nicht einmal vor, den Streit dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag vorzulegen. Daraufhin beschlossen die britische und die französische Admiralität, zwischen den unterseeischen Festungen im Ärmelkanal künftig eine neutrale Zone von 5 Kilometern freizuhalten, wodurch die Freundschaft zwischen den beiden Staaten eine außerordentliche Festigung erfuhr. Der Nordmolch. Wenige Jahre nach der Ansiedlung der ersten Molchkolonien in der Nord- und Ostsee stellte der deutsche Forscher Dr. Hans Thüring fest, dass der baltische Molch einige unterschiedliche körperliche Merkmale aufweise. Er sei etwas heller, schreite aufrechter und sein Schädelindex weise auf einen längeren und schmaleren Schädel hin, als es bei den Schädeln anderer Molche der Fall sei. Diese Varietät erhielt den Namen Nordmolch oder Edelmolch. Aufgrund dessen begann sich auch die deutsche Presse eifrig mit dem baltischen Molch zu befassen. Besonderer Nachdruck wurde auf den Umstand gelegt, dass sich dieser Molch gerade durch den Einfluss des deutschen Milieus zu einem unterschiedlichen und rassisch höheren Typus entwickelt habe, der allen anderen Salamandern zweifelsohne überlegen sei. Vom Riesenmolch zum deutschen Übermolch, so lautete das geflügelte Wort jener Zeit. War denn die Urheimat aller neuzeitlichen Molche nicht auf deutschem Boden? Stand ihre Wiege nicht bei Öningen, wo der deutsche Gelehrte Dr. Johannes Scheuchzer ihre herrliche Spur bereits im Miozän fand? Es kann demnach nicht den geringsten Zweifel geben, dass der ursprüngliche Andreas Scheuchzeri vor geologischen Zeitaltern auf germanischem Boden geboren wurde. Wenn er sich dann über andere Meere und Zonen verbreitete, so bezahlte er dafür mit einem Rückschritt in seiner Entwicklung und degenerierte. Sobald er sich jedoch wieder in seiner Urheimat niederließ, wurde er wieder zu dem, was er ursprünglich war. Der edle nordische Molch Scheuchzers. Nur auf deutschem Boden also können die Molche zu ihrem reinsten und höchststehenden Typus zurückfinden, der auch vom großen Johannes Jakob Scheuchzer im Abdruck in den Steinbrüchen von Öningen entdeckt wurde. Deshalb braucht Deutschland neue und längere Küsten. Es braucht Kolonien. Es braucht Weltmeere, damit sich überall neue Generationen reinrassiger, urtümlicher deutscher Salamander in deutschen Gewässern entwickeln können. Wir brauchen neuen Lebensraum für unsere Molche, schrieben die deutschen Zeitungen. Und damit das deutsche Volk diese Tatsache auch ständig vor Augen behalte, wurde in Berlin ein großartiges Denkmal für Johann Jakob Scheuchzer errichtet. Bei der Enthüllung dieses Nationaldenkmals wurden natürlich Festreden gehalten, die bei der Weltpresse außerordentliche Aufmerksamkeit erregten. Deutschland droht wieder, stellten namentlich britische Stimmen fest. Wir sind zwar diesen Ton bereits gewöhnt, wenn jedoch bei einem offiziellen Anlass die Rede davon ist, dass Deutschland in den nächsten 3 Jahren 5000 Kilometer neuer Meeresküsten braucht, so sehen wir uns gezwungen, so deutlich wie nur möglich zu antworten: Gut, versucht es. An den britischen Küsten werdet ihr euch die Zähne ausbeißen. Wir nehmen die deutsche Herausforderung an, erklärte der erste Lord der Admiralität, Sir Francis Drake, im Namen der Regierung im Parlament. Wer seine Hand nach irgendeinem Meer ausstreckt, stößt auf die Panzer unserer Schiffe. Dies sei die letzte Warnung an jeden, der die Meeresküsten auch nur um einen einzigen Yard verschieben möchte. Daraufhin bewilligte das Parlament den Bau neuer Kriegsschiffe mit einem veranschlagten Aufwand von 500 Millionen Pfund. Es war eine wahrlich imposante Antwort auf die Errichtung des provokanten Johann Jakob Scheuchzer Denkmals in Berlin. Das Denkmal kostete allerdings nur 12.000 Reichsmark. Diese Äußerungen beantwortete der hervorragende, meist gut informierte französische Publizist Marquis de Sade etwa folgendermaßen: Der britische Lord der Admiralität erklärt, Großbritannien sei für alle Eventualitäten gewappnet. Das ist gut. Ist aber dem edlen Lord bekannt, dass Deutschland mit seinen baltischen Molchen über eine stehende und erschreckend gut ausgerüstete Armee verfügt, die heute 5 Millionen Berufskombattanten zählt, die jederzeit zu Wasser und zu Lande eingesetzt werden können? Dazu muss man noch etwa 17 Millionen Molche im technischen Dienst und in der Etappe hinzurechnen, die jederzeit als Reserve- oder Besatzungsarmee Verwendung finden können. Heute ist der baltische Salamander der beste Soldat der Welt. Er ist psychologisch perfekt konditioniert und sieht im Krieg seine wahre und größte Aufgabe. Er geht in jeden Kampf mit der Begeisterung des Fanatikers, mit dem kühlen Scharfsinn des Technikers und der furchtbaren Disziplin eben des preußischen Molches. Ist ferner dem britischen Lord der Admiralität bekannt, dass Deutschland fieberhaft Transportschiffe baut, die eine ganze Brigade Kriegssalamander auf einmal befördern können? Ist ihm bekannt, dass es Hunderte und Aberhunderte kleiner U-Boote mit einem Aktionsradius von 3.000 bis 5.000 Kilometern baut, deren Besatzungen ausschließlich aus baltischen Molchen bestehen werden? Ist ihm bekannt, dass es an verschiedenen Stellen des Ozeans unterseeische Treibstofflager errichtet? Nun, so fragen wir denn noch einmal. Kann der britische Bürger sicher sein, dass sein großes Land wirklich auf alles vorbereitet ist? Aber wenn wir schon bei Fragen sind, ist der britischen Admiralität auch bekannt, dass die baltischen Molche mit einem ansonsten friedlichen Werkzeug ausgerüstet sind, das sich Pressluftbohrer nennt und dass sich dieser modernste Bohrer der Welt in einer Stunde 10 Meter tief in den besten schwedischen Granit hineinfrisst und 50 bis 60 Meter in englische Kreide? Wir empfehlen unseren Freunden auf der anderen Seite des Kanals nachzurechnen, in wie vielen Wochen Kent oder Essex wie ein Schweizer Käse durchlöchert werden kann. Bis heute blickte der britische Inselbewohner sorgenvoll zum Himmel, denn nur von dort konnte seinen blühenden Städten, seiner Bank of England oder seinen friedlichen mit immergrünem Efeu umrankten Cottages Vernichtung drohen. Jetzt sollte er lieber sein Ohr an die Erde halten, auf der seine Kinder spielen. Möglicherweise hört er heute oder morgen das Knirschen des unermüdlichen und schrecklichen Bohrers der Molche, der sich Schritt für Schritt tiefer einfrisst und den Weg dafür bahnt, dass dort Ladungen von niedergewesenen Sprengstoffen angebracht werden? Nicht mehr der Krieg in der Luft, sondern der Krieg unter Wasser und unter der Erde wird in unserem Zeitalter das letzte Wort haben. Die Warnung des brillanten französischen Publizisten rief in England größte Aufregung hervor. Trotz aller Dementi hörten die Menschen in den verschiedensten Teilen Englands das unterirdische Knirschen der molchischen Bohrer. Die deutschen amtlichen Kreise lehnten natürlich den erwähnten Artikel forsch ab und behaupteten, dass er vom Anfang bis zum Ende nur wüste Hetze und feindlich gesinnte Propaganda darstelle. Gleichzeitig fanden jedoch im baltischen Raum große, kombinierte Manöver der deutschen Kriegsmarine, der Landstreitkräfte und der Salamander statt. Dabei sprengten Salamander-Mineure vor den Augen der ausländischen Militärattachés bei Rügenwalde ein Stück untergrabener Sanddüne von etwa 6 Quadratkilometern in die Luft. Es soll ein großartiges Schauspiel gewesen sein, als die Erde mit schrecklichem Gedröhn wie eine berstende Eisscholle aufbrach und erst dann zu einer riesigen Wand aus Rauch, Sand und Gestein zerstob. Es wurde dunkel wie bei Nacht und der aufgewirbelte Sand fiel im Umkreis von beinahe 100 Kilometern zur Erde zurück. Ja, sogar noch einige Tage danach regnete es Sand. In der Erdatmosphäre blieb nach dieser herrlichen Explosion so viel freischwebender Staub und feiner Sand zurück, dass die Sonnenuntergänge in ganz Europa bis zum Ende des Jahres so schön waren wie nie zuvor. Wolf Meinert schreibt sein Werk. Möglicherweise waren es gerade die erwähnten tragisch großartigen Sonnenuntergänge, die den einsamen Königsberger Philosophen Wolf Meinert zu seinem Monumentalwerk »Der Untergang der Menschheit« inspirierten. Wir können ihn uns lebhaft vorstellen, wie er über den Meeresstrand wandert, barhäuptig und mit wehendem Mantel, hingerissen vom Anblick dieses Meeres von Feuer und Blut, das mehr als die Hälfte des Himmels überflutet. »Ja«, flüstert er ergriffen, »ja«, »es ist Zeit, das Nachwort zur Geschichte des Menschen zu schreiben.« Und er schrieb es. Das Trauerspiel des Menschengeschlechts neigt sich seinem Ende zu, begann Wolf Meinert. Niemals noch hat die Menschheit eine so hohe Lebenskonjunktur erlebt wie heute. Aber zeigen Sie mir eine Klasse, die zufrieden wäre, oder eine Nation, die sich nicht in ihrem Sein bedroht fühlte. Inmitten all der Geschenke der Zivilisation, im krösushaften Reichtum an geistigen und materiellen Gütern bemächtigt sich unser immer mehr ein unabweisbares Gefühl der Unsicherheit, Beklommenheit und des Ungemachs. Und Wolf Meinert analysierte unerbittlich den geistigen Zustand der heutigen Welt, jene Mischung aus Angst und Hass, Misstrauen und Megalomanie, Zynismus und Kleinmut. Mit einem Wort, Desperation, schloss Wolf Meinert kurz. Typische Anzeichen des Endes, moralische Agonie. Die Frage lautet, ist und war der Mensch je fähig zum Glück? Der Mensch gewiss, wie jedes Lebewesen, die Menschheit jedoch nicht. Das ganze Unglück des Menschen beruht darin, dass er gezwungen ist, zur Menschheit zu werden oder dass er es zu spät geworden ist, als er bereits unwiederbringlich in Nationen, Rassen, Religionen, Stände und Klassen, in Arme und Reiche, in Gebildete und Ungebildete, in Herrschende und Beherrschte differenziert war. Nationen, Stände, Klassen können nicht auf die Dauer zusammenleben, ohne sich gegenseitig bis zur Unerträglichkeit zu behindern und einzuengen. Sie können entweder in alle Ewigkeit nebeneinander leben oder gegeneinander, im Kampf auf Leben und Tod. Wir haben uns bereits viel zu viel Doktrinen und Verpflichtungen auferlegt, mit denen wir die anderen beschützen, statt uns ihrer zu entledigen. Wir haben eine sittliche Ordnung erfunden, Menschenrechte, Verträge, Gesetze, Gleichheit, Humanität und was sonst noch. Wir haben eine Fiktion der Menschheit geschaffen, die uns und die anderen zu einer imaginären, höheren Einheit zusammenschließt. Welch schicksalhafter Irrtum! Wir haben das moralische Gesetz über das biologische erhoben. Wir haben die große, naturgegebene Voraussetzung aller Gemeinsamkeit verletzt. Das nämlich, nur eine homogene Gesellschaft eine glückliche Gesellschaft sein kann. Und diese erzielbare Glückseligkeit haben wir einem großen, aber unerfüllbaren Traum geopfert. Eine Menschheit und eine Ordnung aus allen Menschen, Völkern, Klassen und Schichten zu schaffen. Es war eine großmütige Dummheit. Es war in seiner Art der einzige, Achtung gebietende Versuch des Menschen, sich über sich selbst zu erheben. Und für diesen seinen überzogenen Idealismus zahlt nun das Menschengeschlecht mit seinem unaufhaltsamen Verfall.